genau, jetzt auch wenn du schon seit gestern da bist, nochmal herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Robert Pursche, bevor ich auch zu dir noch kurz was sage, weise ich nochmal auf die Hygienemaßnahmen hin, die ja weitestgehend alle einhalten, also Maskenpflicht im Raum hier, und wir haben eine Einbahnstraße, das heißt also diese Glasfront, hier geht es rein und da hinten durch diese Tür, da geht es dann wieder raus, also Richtung Toiletten. Genau, also zu dir, Robert, du bist Doktorand am Lehrstuhl für Allgemeine Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts in Basel. Dein Dissertationsprojekt handelt von der Geschichte der Archive Walter Benjamins von 1940 bis 1990, und zu diesem Dissertationsprojekt haben wir dich auch eingeladen. Genau, also es geht sozusagen um die Rezeption von Walter Benjamin und nicht direkt um Walter Benjamin selber. Und damit würde ich jetzt auch das Wort übergeben. Ja, erstmal wirklich vielen Dank für die Organisation der Kantine, also, und dass ich einen kleinen Ausschnitt aus meinem Projekt hier vorstellen kann. Eigentlich war geplant, als die Anfrage kam, dass ich quasi ein Kapitel über 68, das hoffentlich schon geschrieben sein sollte, kürze, aber das ist jetzt noch nicht geschrieben, deshalb ist das jetzt eher ein Entwurf. Und ich freue mich wirklich, dann mit euch darüber vielleicht diskutieren zu können im Anschluss. Ich möchte meinen Vortrag mit einer denkwürdigen Anekdote aus der Peripherie des Panoramas beginnen, das ich heute vorstellen möchte. Es geht um Orte, die im Kosmos Walter Benjamin, in dem die Städte Paris, Berlin, Jerusalem, Moskau, New York und Frankfurt ihren festen Platz haben, bestenfalls selten genannt werden. Es geht um Leipzig und ja, es geht auch um Karl-Marx-Stadt. Eine dort ansässige Stasi-Einheit der Hauptabteilung 20 hörte im März 1968 die ehemaligen Bloch-Schüler Gerhard Seidel und Jürgen Teller ab. Im Telefongespräch der Observierten ging es offenbar um ein Manuskript eines gewissen Benjamin, der, ich zitiere aus dem Protokoll, in eine Richtung gebracht werden müsse, damit das Manuskript beim Ministerium für Kultur genehmigt wird. Bei der Stasi war dieser Benjamin unbekannt, und fürs Erste vermutete man, dass damit ein junger Mitarbeiter im Ostberliner Aufbauverlag gemeint sei. Über diesen kursierte innerhalb der Behörde die Einschätzung, noch einmal Zitat, dass er ein ideologisch schwankender Mensch sei, der sich leicht von intelligenten, erfahrenen Menschen beeinflussen ließe. Doch bald kam man auch beim Ministerium für Staatssicherheit darauf, dass es sich bei Benjamin um einen schon lange toten Philosophen handelte. Um mehr über diese Person zu erfahren, beschafften sich die Mitarbeiter der Stasi ein Heft, das im Frühjahr 1968 offenbar auch in der DDR einige Aufmerksamkeit erfuhr und das nun von der Peripherie direkt ins Zentrum meines Vortrages führen soll. Es ist eine Ausgabe nur über Benjamin, der linken Theorie- und Literaturzeitschrift Alternative, mit Sitz in West-Berlin. Das Linke ist die erste Ausgabe, die ist im Ende des Jahres 1967 erschienen. Ganz kurz, nur aus Interesse, wer kennt diese Zeitschrift? Okay. Doch ging es den Stasi-Mitarbeitern, wie ihre Unterstreichungen mit blauen Buntstift verraten, weniger um Benjamin als um dessen alten Weggefährten Ernst Bloch, der in der DDR seit seiner Übersiedlung in die Bundesrepublik 1961 nach dem Mauerbau als persona non grata galt. Diese Anekdote wirft in ihrer ganzen Lächerlichkeit doch die Frage auf, die meinen Blick in das Panorama des Benjaminschen Nachlebens um 68 und die damit verbundenen Konflikte leiten sollen. Die Fragen sind: Wer war Benjamin? In welche theoretischen und politischen Traditionen gehört er? Was macht ihn aktuell? Wem gehört Benjamin und seine schriftstellerischen Hinterlassenschaften? Und vor allem, habe ich ja gerade schon gesagt, wem gehört Benjamin eigentlich? Das waren alles Fragen, die nicht nur die Stasi bewegte, sondern die sich eigentlich einer jeden Person aufdrängten, die sich um 68 mit Benjamin befasste. Und alle diese Fragen erlangten nun im Kontext von 68 eine neue Dringlichkeit und Brisanz. Und ich hoffe, dass ich in dem Vortrag so ein bisschen zeigen kann, dass das wirklich, also 68 quasi so eine Art Gravitationszentrum im benjaminschen Nachleben darstellt, weil da viele Stränge, die Rezeptionsstränge, Editionsstränge, Überlieferungsstränge, die vorher relativ unabhängig auch voneinander existierten, aufeinanderprallten und dann auch folgenreich waren für die nächsten Jahrzehnte. Worum geht es also in diesem Heft? Die Redaktion der Alternative hatte sich nichts weniger vorgenommen, als den, Zitat, Anstoß zu einer kritischen Revision des Benjamin-Bildes zu geben, wie die Herausgeberin Hildegard Brenner im Editorial schrieb. Was da revidiert werden sollte, war insbesondere das Benjamin-Bild Adornos. Der war in Brenners Augen, Zitat, Herausgeber und Kontrahent in einem, was laut der Autorin die Vermutung einer, nochmal Zitat, die Differenzen kaschierende Edition bis heute nicht zur Ruhe kommen ließ. Und mit diesen Differenzen waren natürlich die zwischen Adorno und Benjamin, von der auch Jörg später gestern schon gesprochen hat, gemeint. Diese von Brenner angesprochenen Differenzen betrafen Benjamins Verhältnis zum Marxismus, klar. Und die Vorwürfe gegen Adorno waren keineswegs neu. Brenner musste die Angriffe gar nicht selbst vorbringen, sondern konnte sie unter anderem vom Schriftsteller Helmut Heisenbüttel zitieren. Heisenbüttel hatte im Frühjahr 1967 eine Rezension der im Vorjahr erschienenen, von Adorno und Gershom Scholem bei Suhrkamp herausgegebenen zwei Briefbände Benjamins im Merkur veröffentlicht. Darin fiel auch jener Satz, den Brenner nun ausführlich zitierte und der noch oft zitiert werden sollte. Er zog sich wie ein Grundrauschen durch die Debatten von 1968 und der kommenden Jahre. Ich zitiere deshalb ausführlich Heisenbüttel. In allem, was Adorno für das Werk Benjamins getan hat, bleibt die marxistisch-materialistische Seite gelöscht. In der zweibändigen Werkauswahl von 1955 kommt der Name Brecht nur einmal beiläufig vor. Die materialistische Methode wird im Vorwort von Adorno umgedeutet in eine vage Bildkategorie. Die Unverbindlichkeit einer aphoristischen Interpretation des Werks in Kauf genommen. Die späte historisch-politische Thematik unaufgelöst. Gelöst in die frühe theologisch zurückgedeutet und so weiter. Das Werk erscheint in einer Uminterpretation, in der der überlebende kontroverse Briefpartner seine Auffassung durchsetzt. Zitat Ende von Heisenbüttel. Ich kann und will hier nicht auf die Fragen eingehen, ob und inwiefern die Vorwürfe von Heisenbüttel gerechtfertigt waren. Das soll nicht aus Eitelkeit gegenüber diesen Debatten vermieden werden, sondern weil eine wahrscheinlich unvermeidliche Gefahr darin steckt, sich in den Konflikten um Benjamin, die zwar im Modus der Philologie geführt worden sind, aber immer weit mehr als Philologie waren, zu verheddern. Diese Gefahr ist selbst Teil der Geschichte des benjaminschen Nachlebens und lässt sich folglich am Gegenstand selbst zeigen. So beispielsweise in einem der wichtigsten Texte zum Streit um Benjamin 1968. Als gewissermaßen warnendes Beispiel, und ich meine das jetzt nicht abwertend, sondern weil ich quasi daran etwas zeigen möchte, steht die Reaktion Rolf Tiedemanns auf das Heft der Alternative vor uns, die in der Zeitschrift Das Argument vom März 1968 veröffentlicht wurde. Dort griff Tiedemann unter dem schönen Titel Zur Beschlagnahme Walter Benjamins oder wie man mit der Philologie Schlitten fährt, Heisenbüttels Rezension ebenso an wie und vor allem die Alternative selbst. Tiedemann warf Heisenbüttel einen, Zitat, treuherzigen Positivismus vor, hinter dem sich die schlotterige Argumentation der Rezension wie hinter einem Pappschild verstecke. Tiedemann gedachte nun, diesem Positivismus mit einer Gegenüberstellung der Heisenbüttelschen Behauptung und seiner eigenen korrekten Fakten beikommen zu können. Burkhard Lindner hat diesen Text Tiedemanns wenig später treffend als ein, Zitat, Stück Philologie bezeichnet, das sich das eigene Niveau durch den Nachweis philologischer Unstimmigkeiten der bisherigen Kritiker diktieren lassen möchte. Man hat es hier also mit einer Frontenbildung zu tun, die auch die Form der Philologie bestimmte und so auch das Layout beherrschte. Das sieht man hier rechts gut. Es ist relativ nicht egal, was da steht, aber ich will das nur zeigen, diese Gegenüberstellung. Die tritt hier im ersten Heft der Alternative schon auf und wird von Thielemann weiter aufgenommen, quasi seitenweise, und das zieht sich quasi dann auch im zweiten Heft der Alternative, das dann im Frühjahr nochmal, also im Sommer, Frühjahr Sommer 68 erscheint, zieht sich das quasi weiter durch, diese Gegenüberstellung. Wenn das, was Tiedemann an Heisenbüttel und auch der Alternative kritisierte, Positivismus war, konnte er offenbar nicht anders, als dies mit eben diesen an seinen eigenen Maßstäben gemessen positivistischen Mitteln zu beantworten. Genau hier tat sich ein Teufelskreis auf, der die Auseinandersetzung um Benjamin bis weit in die 70er und 80er Jahre bestimmte und die bis heute eigentlich nicht ganz verschwunden sind. Aus diesem Grund möchte ich den Gang auf dieser Slippery Slope gerne vermeiden, so berechtigt und nachvollziehbar der Drang sein mag, zu fragen, wer denn bei diesen Auseinandersetzungen um Benjamin nun recht haben mag. Vielmehr möchte ich gern versuchen zu verstehen, warum die Konflikte um Benjamin nach Erscheinen der Alternative nun auf allen beteiligten Seiten so an Schärfe gewannen. Um welche Konflikte handelt es sich hier? Es gab ein großes Hin und Her im bundesdeutschen Feuilleton mit einigen Artikeln in der Frankfurter Rundschau, unter anderem von Tiedemann, Adorno, auch vom Suhrkamp-Chef Siegfried Unselt. Später mischte sich auch Hannah Arendt mit ihrem berühmten dreiteiligen Essay über Benjamin im Merkur ein. Auch im Spiegel konnte man vom marxistischen Rabbi Benjamin lesen und im Frühjahr Sommer 68 veröffentlichte die Alternative schließlich ein zweites Heft über Benjamin mit einer Dokumentation der bis dahin geführten Debatten. Ich denke, dass einiges davon in anderen Vorträgen der Kantine noch zur Sprache kommen wird. Deshalb will ich an dieser Stelle etwas abkürzen. Es blieb im Großen und Ganzen bei den Vorwürfen an Adorno, er habe Benjamins Marxismus editorisch zurückgehalten und absichtlich verdeckt. Zudem stand der Vorwurf im Raum, er und damalige Mitglieder des Instituts für Sozialforschung hätten nicht alles für Benjamins Rettung getan, sondern im Gegenteil dessen finanzielle Abhängigkeit als Druckmittel eingesetzt, um Texte wunschgemäß abzuändern. Die besondere Wirkung des Alternative-Heftes lässt sich aber nicht nur mit dem Inhalt der Vorwürfe an Adorno erklären. Die waren zum Großteil, wie ich schon erwähnt habe, nicht neu. Nicht nur Heisenbüttel hatte diese schon vorgebracht. Man könnte eigentlich sogar bis ins Jahr 1956 zurückgehen, wo ein gewisser Joachim Kaiser über die erste Ausgabe der Benjaminschen Schriften im Radio berichtete, Zitat, es fehlen leider auch einige Zeugnisse seines marxistischen Denkens, so als ob es nötig sei, in einer solchen Ausgabe auf Empfindlichkeiten Rücksicht zu nehmen. Vielleicht werden Ihnen, verehrte Hörer, meine Einwände beckmesserhaft und überflüssig vorkommen, aber sie sind notwendig. Denn diese Ausgabe entscheidet über Benjamins Schicksal in unserer geistigen Welt. Eine weitere dürfte so leicht nicht veranstaltet werden. Es war Kaiser 1956. Kaiser wurde später profilierter Feuilletonist und Musikkritiker in der Bundesrepublik und stand mit Adorno im freundschaftlichen Kontakt und war darüber hinaus wohl kaum als Marxist bekannt. Dieser diachrone Blick auf zwei Konstellationen der Frage nach Benjamins marxistischem Denken, einmal 1956 und einmal 1968, soll meine Frage nach der Bedeutung von 68 noch einmal mehr Kontur verleihen. Kaiser sprach seine leise Kritik in ein bundesdeutsches Publikum hinein, in dem Benjamin noch ein Geheimtipp war. Es herrschte noch eine relative Windstille in Benjamins Nachleben. Das war ab Mitte der 60er Jahre natürlich anders. Die Geschichte, wie Benjamin zu einer Ikone der Studentenbewegung aufstieg, ließe sich sicherlich in 1000 Geschichten erzählen. Eine davon ist diejenige Helmut Letens, der auch zur Redaktion der Alternative gehörte und wohl als treibende Kraft hinter dem Alternative-Heft über Benjamin ausgemacht werden kann. Er berichtete in seiner Suche nach dem Handorakel, seinem autobiografischen Essay, wie er im Wintersemester 1960/61 die ersten Sätze Benjamins im Radio hörte. aus dem Aufsatz über Nikolai Leskow mit dem Titel Der Erzähler. Was ich hörte, war eine Droge, schreibt Lehten im Rückblick. Als er sogleich einen Bonner Buchladen aufsuchte, um den gerade bei Suhrkamp erschienenen Auswahlband Illuminationen zu kaufen, kannte die Buchhändlerin den Namen Benjamin noch nicht. Das änderte sich in den kommenden Jahrzehnten mit großer Wahrscheinlichkeit. Der Suhrkamp Verlag lieferte seit Beginn der 60er recht regelmäßig Nachschub an Benjamin-Texten und ließ den vor über zwei Jahrzehnten Verstorbenen so beinahe als einen Autor erscheinen, der noch produzierte. In der legendären Edition Suhrkamp erschienen bis 1966 die Städtebilder zum Beispiel, natürlich der Kunstwerkaufsatz, der in den ersten 10 Jahren, also der erschien 1963, in den ersten 10 Jahren wurden davon 50.000 Stück verkauft. Dann natürlich zur Kritik der Gewalt mit dem Vorwort von Marcuse. 66 noch die Versuche über Brecht und schließlich dann noch ein weiterer Auswahlband namens Angulus Novus. Da habe ich noch nicht mal alles aufgezählt. Es gab ja auch noch eine Neuausgabe vom Ursprung des deutschen Trauerspiels und so weiter. Das war Benjamin für die Jackentasche, ein wichtiger Zweig der später sogenannten Suhrkamp-Kultur oder wahrscheinlich der Anbruch des Sommers der Theorie, den Philipp Felsch beschrieben hat. Wenn Benjamin laut Lehten eine Droge war, waren Suhrkamp und Nachlassverwalter Adorno und letzterer wahrscheinlich manchmal etwas sehr unfreiwillig, die Dealer, die den Stoff bereitstellten. Die Kundschaft hatte sich einem Bericht Henning Ritters zufolge bis in die Physiognomie ihrem Idol angeglichen. In West-Berlin soll seit Anfang der 60er unter den Studenten eine regelrechte Benjamin-Mimikry ausgebrochen sein, bevor, wie Ritter ausdrücklich betont, die Schlachten um den Marxisten Benjamin entbrannten. Also links sehen wir das Modell quasi. Folgt man Ritters Erinnerungen, so war es in der ersten Hälfte der 60er Jahre der melancholische Benjamin vom Cover der Illumination, dem sich die Leser verbunden fühlten und mit dem sie sich in der nun geteilten Stadt Berlin die versunkene Benjamins erschließen wollten. Wie die Studierenden im Winter 67, 68 aussahen, hat man vielleicht besser vor den Augen von der Bilderwelt von 68 ungefähr, die ein bisschen geläufiger sein könnte. Auf dem Cover der Alternative war Benjamin nun auf rotem Hintergrund abgedruckt. Seine Figur wirkte wie ausgeschnitten und in die politische Gegenwart geklebt. Es war zwar nirgends verzeichnet und wahrscheinlich den Leserinnen und Lesern auch unbekannt, aber das gemeinte Foto stammt von einem Aufenthalt Benjamins bei Brecht in Svendborg im Sommer 1938. Wie auch immer bewusst oder unbewusst diese Bilderwelt ausgewählt und wahrgenommen wurde, sie trifft einen wichtigen Zusammenhang. Die Identifikation der Generation der Revolte mit Benjamin vollzog sich nicht mehr durch seine melancholische, sondern seine revolutionäre politische Seite. Und damit ergaben sich weitere Bruchlinien, die als charakteristisch für die Konflikte um 1968 gelten. Benjamins Freundschaft mit Brecht wurde nun mit eben jener theoretischen Seite Benjamins zusammengebracht, die ihn von Adorno entfernte. Prominent hat Hannah Arendt diese persönliche Konfliktkonstellation hervorgehoben, aus ganz anderen Motiven als die Alternative und die junge Generation der Benjamin-Begeisterten. Und es gehört zu den skurrilsten Aspekten des an Skurrilitäten nicht gerade armen Benjamin-Kosmos um 68, dass Hannah Arendt diese marxistische Seite Benjamins 1967 in Freiburg in einem Vortrag vor den Augen ihres alten Freundes Martin Heidegger betonte. Das Bindeglied zwischen Heidegger, Arendt und den jungen Studierenden und Benjamin-Begeisterten dürfte also kaum die geteilte Sympathie zum Marxismus, sondern die Kritik bzw. die Feindschaft zu Adorno gewesen sein. Wo Adorno für die Gegenwart seiner Studierenden die Möglichkeit einer revolutionären Praxis in Abrede stellte, schien diese gerade in Benjamin einen Stichwortgeber gesehen zu haben, der für die Gegenwart dieser Möglichkeit bürgte. Ein durchaus exemplarisches Beispiel unter vielen, die diese Frontstellung mit Benjamin gegen Adorno ausdrückt, bringt Lehten in seinem Text in der Alternative, wenn er über den Kunstwerkaufsatz schreibt, Zitat Lehten, die Thesen des Marxisten Benjamin, welche die Möglichkeiten revolutionärer Verhaltensweisen der proletarischen Massen reflektieren, gehen in der Geschichtsphilosophie vom mythischen Einerlei des Spätkapitalismus Frankfurter Provenienz rettungslos unter. Insofern kann man die Konflikte um Benjamin um 68 durchaus im größeren Zusammenhang eines Entfremdungsprozesses zwischen der Studentenbewegung und ihrer vormaligen intellektuellen Autoritäten Adorno und auch Horkheimer verstehen, der sich nicht zuletzt um das Problem von Theorie und Praxis drehte. Wo sich die Studentenbewegung im historischen Moment der Revolution wähnte, oder wie Hans-Dieter Kitzsteiner in der Alternative in Anlehnung an Benjamins Geschichtsthesen schrieb, die konkrete Befreiung antizipieren und das historische Kontinuum aufsprengen wollte, dort sah Adorno wenig mehr als Pseudoaktivität. Im Begriff der Naivität trifft sich Adornos Kritik am Praktizismus der Studentenbewegung mit seiner Distanzierung von eben jenen Momenten des Benjaminschen Denkens, die er schon zu dessen Lebzeiten hinterfragte und kritisierte. Adorno selbst sah diesen Zusammenhang durchaus. Als Scholem in den Attacken der Alternative ein, Zitat, tiefes Ressentiment gegen ihren Mangel an marxistischem Aktivismus vermutete, antwortete Adorno, Zitat, ganz stimme ich Ihnen darin zu, dass die Polemik mehr der Rancune darüber entspringt, dass ich nicht Ho Chi Minh rufe, als dass ein eigentlich sachliches Interesse an Benjamin dahinter stünde. Dieser Zweig der Benjamin-Rezeption und der Auseinandersetzung zwischen Adorno und den Studierenden ist, glaube ich, darüber könnte man noch sehr lange reden. Ich möchte aber an diesem Punkt das dabei belassen und wieder ein bisschen Richtung Anfang meines Vortrages kommen. Ich möchte deshalb nun einen Aspekt näher erklären, der das Heft der Alternative zu einem besonderen Ärgernis für Adorno, den Suhrkamp Verlag, aber auch Gershom Scholem machte. Es handelt sich dabei um das merkwürdige Nachleben Benjamins in der DDR, das bis heute eher wenig Beachtung gefunden hat, aber für das Verständnis der Konflikte um Benjamin eine wesentliche Rolle spielte. Gleich nach Brenners Editorial brachte die Redaktion der Alternative ein Interview mit einer gewissen Rosemarie Heise, die über einen Benjamin-Nachlass in Potsdam berichtete. Heise stand schon länger auf der Liste möglicher Beiträgerinnen der Alternative, eigentlich seitdem die ersten Konzepte dieses Heftes im April 76 in der Redaktion kursierten. Nachdem Brenner das Gespräch mit Heise im Oktober 67 geführt hatte, bekam es kurz darauf den prominentesten Platz im Heft zugewiesen. Nicht umsonst. Ging es hier doch um eine Art Exklusivwissen, das nur einer haben konnte, die Zutritt zu diesen Benjamin-Papieren im Deutschen Zentralarchiv in der DDR hatte und damit die in der Luft liegenden Vorwürfe gegen Adorno gewissermaßen mit Material anheizen konnte. Und darin, würde ich sagen, liegt nun der journalistische Coup dieses Heftes. Heise figurierte als Berichterstatterin aus dem Osten. Sie erzählte von Briefen, die in Potsdam liegen, die die finanzielle Abhängigkeit Benjamins vom Wohlwollen des Instituts für Sozialforschung während seiner Pariser Exilzeit dokumentierten und die seine, Zitat Heise, bestürzende Gefügigkeit gegenüber redaktionellen Eingriffen erklären würden. So zum Beispiel bei Benjamins Kunstwerkaufsatz, bei dem Horkheimer seinerzeit Kürzungen verlangt hat. Ebenso sprach sie von einem Testament Benjamins aus dem Jahr 1932, in dem Adorno nicht erwähnt hat, wie sie betonte, erwähnt war, wie sie betonte. Heise sprach auch ausführlich über ein handschriftliches Manuskript des ersten Essays Benjamins über Baudelaire, das Adorno 1938 einer eingehenden Kritik unterzog und Benjamin um eine Neufassung bat. Alle diese Punkte ließen Adornos Wirken zu Benjamins Lebzeiten wie auch sein Engagement nach Benjamins Tod, wenn nicht in einem schlechten Licht, so zumindest im Zwielicht erscheinen. Das Vetorecht der Quellen schien nun eine Adresse zu haben und diese lag in der DDR. Genau dieser Umstand bedarf einer weiteren historischen Perspektivierung. Um die Tragweite des Interviews mit Heise von der darin vorgebrachten Vorwürfe ermessen zu können, möchte ich nun einen Blick auf die Bemühungen um Benjamin in der DDR werfen und auf die Frage eingehen, in welchem Spannungsverhältnis diese zum Wirken von Adorno, Scholem und dem Suhrkamp Verlag standen. Seit etwa 1965 hatte sich ein regelrechtes Feilschen um Texte für kommende Benjamin-Ausgaben zwischen dem Suhrkamp Verlag und den beiden DDR-Verlagen Aufbau und Reklam entwickelt. Dabei spielten auch jene Potsdamer Bestände eine wesentliche Rolle, die der Alternative zum Materialreservoir für die avisierte Revision des Benjamin-Bildes dienten. Deshalb nun eine kleine Geschichte dieses Potsdamer Bestandes, sofern das möglich ist, denn vieles liegt im Dunkeln. Es handelt sich dabei um Papiere, die Benjamin in seiner letzten Pariser Wohnung zurücklassen musste und die 1940 wahrscheinlich von der Gestapo beschlagnahmt worden sind. Dann sind sie wiederum von der Roten Armee nach Moskau gebracht worden, wo sie im sogenannten Sonderarchiv lagen, bis sie 1957 von der Sowjetunion an die DDR gegeben worden sind. Dieser Nachlassbestand Benjamins war aber nur ein kleiner Teil von riesigen, sehr heterogenen ehemaligen NS-Raubgutbeständen, die im Kontext von Rückgabeabkommen waggonweise in die DDR gefahren worden sind. Mit anderen Worten, Benjamins Dokumente waren mit großer Wahrscheinlichkeit für lange Zeit nur Papier unter Papier und nicht das Material mit der großen emotionalen, ja auratischen Bedeutung, die die Sammlungen der Adornos in Frankfurt oder auch Scholems in Jerusalem für die jeweiligen Freundinnen und Freunde hatten. So lagen Benjamins Papiere auch jahrelang recht unbenutzt und unbekannt in den massiven Gemäuern des Potsdamer Archivneubaus herum, ohne große Begehrlichkeiten zu wecken. Das ist ein Foto dieses charmanten Gebäudes. Erste Gerüchte um Benjamins Nachlass in Potsdam kamen Suhrkamp-Chef Unseld bei einem Besuch in Ostberlin 1964 zu Ohren. Ein Jahr später konnte sich ein alter Freund Benjamins und Adornos sein eigenes Bild von den Dokumenten verschaffen. Der damals in England lebende Alfred Sohn Rethel verfügte über gute Kontakte in die DDR und gab den Botengänger zwischen Ost und West. Nach seinem Besuch in Potsdam schickte er einen ausführlichen Bericht inklusive einer groben Übersicht der Bestände darüber an Adorno. Adorno wandte sich daraufhin sogleich, noch am selben Tag, als er den Brief bekam, an Unseld. Vielleicht sehen Sie, so Adorno an Unseld, eine Möglichkeit über Frau Brecht, damit meinte er natürlich Helene Weigel, mit den Leuten zu einer Verständigung zu gelangen, die einerseits es uns gestatten würde, an das Material heranzukommen, andererseits verhindern, dass sie damit irgendwelchen Unfug treiben, wofür das Material möglicherweise Anhaltspunkte bietet. Ich halte diesen Komplex für sehr wichtig, das sehr ist unterstrichen. Adorno wusste von Sohn Rethel, dass sich unter dem Material ein Testament, das Baudelaire-Manuskript sowie zahlreiche Korrespondenzen unter anderem mit ihm selbst, also Adorno selbst, seiner Frau Gretel, Max Horkheimer und Friedrich Pollock lagen. Adornos Befürchtungen sollten sich ungefähr 2,5 Jahre später eben bewahrheiten, als Rosemarie Heise genau diesen Unfug trieb und in der Alternative daraus berichtete. Die Existenz des Materials in Potsdam war auch deshalb ein Problem für die Frankfurter, weil der Zugang dazu kompliziert war. Im Interview der Alternative wurde der Eindruck erweckt, im Gegensatz zum Zitat Privatarchiv Adornos sei das Staatsarchiv in der DDR Zitat erreichbar. Man könne also im Gegensatz zu Adornos Archiv problemlos an das Material kommen. Doch so einfach war das gewiss nicht und erst recht nicht für Adorno, Tiedemann oder die Mitarbeiter vom Suhrkamp Verlag. Warum nicht? Mitte der 60er Jahre plante der Ostberliner Aufbauverlag eine große, mehrbändige Ausgabe, die die bis dahin bei Suhrkamp erschienenen Benjaminer übertrumpfen sollte. Nur rätselte man beim Aufbauverlag, wie sich die Rechtsverhältnisse um Benjamin darstellten. Man hatte aber die Ahnung, eine Ausgabe nicht ohne Zustimmung Zustimmung des Suhrkamp Verlages machen zu können und versuchte über informelle Kontakte in die Bundesrepublik, Klammer auf, Schriftsteller Uwe Jonsson und Ernst Bloch, Klammer zu, herauszufinden, wie Unseld und Co. zu einer DDR-Ausgabe stehen würden. Gleichzeitig überzeugten die Mitarbeiter des Aufbauverlages die Mitarbeiter des Deutschen Zentralarchivs in Potsdam davon, zukünftig den Zugang zu Benjamins Papieren nur nach vorheriger Absprache mit dem Verlag zu gewähren. Durch diesen Deal innerhalb der DDR sollte verhindert werden, dass das Wissen um das Potsdamer Material in die Köpfe und Hände der Frankfurter gelangen konnte. Zudem plante der Leipziger Reklamverlag eine Ausgabe kleiner Schriften zur deutschen Literatur Benjamins, die von Gerhard Seidel herausgegeben werden sollte. Wir erinnern uns, Gerhard Seidel war eben jener, der von der Stasi, also gehörte zu der Gruppe, die von der Stasi beobachtet und abgehört wurde, und besagtes Manuskript war genau das Manuskript der geplanten Ausgabe kleiner Schriften zur deutschen Literatur, die später auch tatsächlich unter dem Titel Lesezeichen erscheinen sollte. Doch der Suhrkamp Verlag stellte sich quer und wollte zunächst keine Lizenzrechte für die Ausgabe geben, vordergründig, weil Seidel auch drei unveröffentlichte Rundfunkvorträge aus den Potsdamer Beständen in seiner Auswahl bringen wollte. Nach monatelangem Hin und Her bekam der Suhrkamp Verlag auf der Leipziger Buchmesse im September 1966 die Kopien dieser drei Vorträge aus Potsdam überreicht zur Kontrolle, entschied aber, dass nur einer davon aufgenommen werden dürfe, die anderen beiden aber nicht. Die Frustration Seidels und des Reklamverlages angesichts dieses Muskelspiels des Frankfurter Verlags war groß. Mit Hilfe des Lizenzrechts war es Suhrkamp gelungen, Material aus dem Potsdamer Archiv zu bekommen. Und nun musste man sich bei Reklam doch mit der Schrippe zufrieden geben, obwohl man die Torte haben wollte, wie Seidel resigniert an seinen Lektor schrieb. Auch Scholem hatte eine Aktie im Ring um Benjamins Nachlass in Potsdam. Darin befanden sich nämlich auch Briefe aus seiner eigenen Hand. Im Herbst 1966 gelang es ihm, ebenfalls mit Hilfe einiger diplomatischer Künste, Zugang zum Potsdamer Archiv zu erhalten. Dort wurde ihm sogar die Anfertigung von Kopien dieser Briefe versprochen. Darauf sollte Scholem jedoch lange vergeblich warten, nämlich gute 10 Jahre. Alle drei Stränge, die geplante Ausgabe im Aufbauverlag, die geplante Ausgabe im Reklamverlag und Scholems eigenes Interesse an den Kopien seiner Briefe aus Potsdam, die in Potsdam lagen, waren äußerst komplex, also wirklich komplexer, als ich das jetzt kurz skizzieren konnte. Und das kann ich jetzt, darauf kann ich jetzt nicht noch weiter eingehen. Worauf ich damit aber hinaus will, ist Folgendes. Alle drei Aspekte waren unmittelbar mit den Konflikten um den Potsdamer Archivbestand in der DDR verbunden und lagen 68 gewissermaßen spannungsvoll in der Schwebe. Der Potsdamer Nachlassbestand war also eingespannt in Verhandlungen verschiedener Parteien in Ost wie West in einer Art Wettrüsten um Benjamin unter den politischen Bedingungen des geteilten Deutschlands, in der keinem einzigen, also wirklich keinem einzigen der beteiligten Akteure die Komplexität der verschiedenen Interessen, die unterschiedlichen Wissensbestände, die Inhalte der jeweiligen Sammlungen sowie die rechtlichen Bedingungen der Nachlassangelegenheiten Benjamins ganz vor Augen gestanden haben. Kurz, es war ein Riesendurcheinander, sowohl innerhalb der DDR als auch im Spannungsverhältnis mit der Bundesrepublik und nun auch mit Scholem in Israel. Die öffentliche Debatte nach Erscheinen des Alternative-Heftes setzte nun auf beiden Seiten der Mauer verstärkt Diskussionen im Schatten der Öffentlichkeit in Gang, in der alle diese Stränge aufeinanderprallten. Vor diesem Hintergrund wirkte die Alternative wie ein Katalysator, der das Wettrennen um die besten Benjamin-Ausgaben noch einmal intensivieren sollte. Das lag nicht zuletzt auch an Adornos forcierter Distanzierung zu eigentlich allem, was mit der DDR zu tun hatte. Wie niemand anderer hatte Adorno eigentlich seit die DDR existierte, man könnte ein bisschen ironisch sagen, vielleicht sogar bevor sie existierte, die Befürchtung, dass man dort versuchen wolle, Benjamin zu beschlagnahmen. Diese Angst hatte auch Rückwirkungen auf seine Tätigkeit als Archivar und Nachlassverwalter Benjamins. Als Rolf Thielemann im Jahr 1957 zum ersten Mal Adorno anschrieb und zögerlich fragte, ob er einmal in seinem Benjamin-Archiv arbeiten dürfe, willigte Adorno freundlich ein, setzte jedoch eine klare Bedingung. Vor allem müsste ich wissen, so Adorno, ob Sie eindeutig in der Bundesrepublik leben und arbeiten und in gar keiner Weise mit der Ostzone etwas zu tun haben. Das ist deshalb wichtig zu wissen, weil ich weiß, dass man dort ein Auge auf Benjamin geworfen und sich seines Namens und Werkes, da er ja als Toter nicht mehr Einspruch erheben kann, gerne bemächtigen möchte. Das könnte ich unter keinen Umständen zulassen. Zitat Ende. Lange handelte es sich dabei wahrscheinlich eher um etwas diffuse Vermutungen. Doch als Mitte der 60er Jahre die ersten Gerüchte um den Potsdamer Bestand durchsickerten und Adorno auch von den Publikationsplänen in der DDR erfuhr, schien diese Bedrohung immer konkretere Gestalt anzunehmen. Durch die Veröffentlichung des Interviews mit Rosemarie Heise schienen sich Adornos schlimmste Befürchtungen nun zu erfüllen. Kaum überraschend vermutete Adorno hinter den Attacken gegen ihn eine aus dem Osten gesteuerte Aktion. Doch dort war man sich in Sachen Benjamin viel uneiniger, als es sich Adorno wahrscheinlich vorstellen konnte. Im Aufbauverlag war man alles andere als glücklich über die Alternative, da die darin geäußerten Vorwürfe gegen Adorno und den Surkamp-Verlag die Verhandlungen um die mögliche Herausgabe des Baudelaire-Manuskriptes weiter erschweren konnten. Das Baudelaire-Manuskript, das in Potsdam lag. Zudem setzte sich der Verlag dafür ein, also der Aufbauverlag, Scholem die Kopien seiner Briefe aus dem Potsdamer Archiv nun endlich auszuhändigen, um einen weiteren Affront zu vermeiden. Doch die ungeklärten Eigentumsverhältnisse, die zumal durch den unklaren Status des Testaments von 1932 im Potsdamer Archiv in der Schwebe lagen, ließ die Verantwortlichen im Archiv zögern. Im Poker um Benjamin war die Alternative kaum hilfreich gewesen, eine DDR-Ausgabe zu befördern. Es war also ausgerechnet Rosemarie Heises Bericht aus den Beständen in der DDR, der eine Publikation der dortigen Manuskripte in der DDR zu gefährden schien. Auf der anderen Seite wurden in Frankfurt die Pläne für eine kritische Ausgabe der Schriften Benjamins forciert. Nicht zuletzt und vor allem auch aufgrund der Querelen der letzten Monate. Und es war besonders auch Adorno, der darauf gedrängt hat, das tunlichst bald in Angriff zu nehmen und dafür plädierte, die kommende Ausgabe eher auf kleinere Bände zu verteilen, die dann in kürzeren Abständen erscheinen konnten, als größere Bände zu planen, die möglicherweise noch viel länger bräuchten. Bei zwei Treffen im Februar und Mai 68 wurden die Eckpfeiler dessen besprochen, was wir heute als die Grundlage für eine Auseinandersetzung mit Benjamin vor uns haben und immer noch vor uns haben, nämlich die gesammelten Schriften. In den Sitzungsprotokollen ist zu sehen, wie sich die Konflikte um Benjamin in der Planung der kommenden Ausgabe niedergeschlagen haben. Auf der Materialebene gelangte man zur Erkenntnis, Zitat aus dem Protokoll, die neue Ausgabe kann nur sinnvoll dann ediert werden, wenn für sie alle uns Bekannten in privater oder öffentlicher Hand befindlichen Manuskripte Walter Benjamins genutzt werden könnten, also auch die Potsdamer. Deshalb wollte man versuchen, in den Besitz der im Potsdamer Zentralarchiv liegenden Manuskripte zu gelangen. Die Diskussion am 11. Mai 68 in Paris brannten gerade die Barrikaden zwischen den Adornos, also die Adornos waren quasi beide anwesend, Scholem war anwesend, der noch Surkamp-Lektor Walter Böhlich war anwesend, Siegfried Unselt war natürlich anwesend und auch Rolf Thielemann war anwesend. Und diese Sitzung drehte sich fast einzig und allein, wie aus dem Protokoll hervorgeht, um die Frage, ob es den Herausgebern erlaubt sei, nach eigenem Urteil Texte als unwichtiger oder weniger wichtig auszuscheiden oder nicht. Besonders Scholem wollte auch nur den geringsten Verdacht der Zensur entgegenwirken und setzte sich dafür ein, bei der kommenden Ausgabe nicht mehr Texte auszuwählen, sondern alle von Benjamin selbst zu Druck gebrachten Schriften aufzunehmen. Zwar halte er, so Scholem laut Sitzungsprotokoll, alles, was bei Benjamin mit dem Marxismus zu tun zusammenhänge, für minderwertig, aber das sei eben kein Grund, einen Text deshalb nicht zu drucken. Scholem setzte sich mit dieser Sichtweise durch und damit war ein ambitioniertes Ziel fixiert. Die philologischen Schwierigkeiten der Herausgebertätigkeit sollten vor allem auf den Schultern Rolf Tiedemanns und Hermann Schweppenhäusers lasten. Die alten Freunde Benjamins, Scholem und Adorno, wollten lediglich beratend zur Seite stehen. Mit einer Ausnahme. Adorno hatte zwar den Traum einer Rekonstruktion der Passagenarbeit wahrscheinlich zu dieser Zeit aufgegeben, zumindest aber wollte er eine ausführliche Einleitung zu Benjamins unvollendetem Hauptwerk schreiben. Doch dazu kam es nicht mehr. Adorno starb 1969, ohne diese selbstgesetzte Aufgabe erfüllen zu können. Um zum Schluss noch ein Gefühl für den Blick in die Zukunft von 1968 aus zu entwickeln. Angestrebt wurde die Fertigstellung der ursprünglich auf 5 Bände angelegten Ausgabe der gesammelten Schriften im Jahr 1974. Also 1974 sollte alles erschienen sein. Am Ende, wissen wir, sollten es 7 Bände werden und der letzte Band erschien im Jahr des Mauerfalls. Das lag einerseits an den verhärteten Fronten einer Art politischen Philologie um Benjamin, die sich dann in den 1970er Jahren vollzog, in der die offenen Feuilletonkämpfe von 1968 in den Schatten editorischer Apparate, in Fußnoten und Briefwechsel wanderten und sich dort förmlich verknöcherten. Die Benjamin-Forscherinnen und Forscher in Ost und West warfen sich gegenseitig vor, also Forscherinnen und Editoren vor allem, also damit ist vor allem Rolf Tiedemann und Gerhard Seidel auch gemeint, aber auch die Verlage, warfen sich in der Folge gegenseitig vor, die Archive geschlossen zu halten und so der Benjamin-Forschung im Wege zu stehen. Wer Benjamin war, wie er lesbar wurde und wie er gelesen und gedeutet wurde, hing eben auch und wesentlich von der Geschichte der Überlieferung seiner materiellen Hinterlassenschaften ab. 68 war nicht nur ein Deutungskampf, sondern ein Kampf ums Material. Beides war engstens miteinander verflochten und prägte das Benjaminsche Nachleben wesentlich und das sicherlich auch noch bis heute. Danke, ich freue mich auf die Diskussion. Vielen Dank für den Vortrag, super spannend. Ich hätte eine Frage zu deinem Vortrag und eine kurze Frage aus eigenem Interesse sozusagen. Zuerst zum Vortrag. Kannst du auch sagen, ob sich Brecht irgendwie in die Diskussion dann auch eingemischt hat? Ob er da irgendwie auch dann Stellung dazu bezogen hat, weil er ja, vor allem wie du am Anfang ausgeführt hast, auch irgendwie schon eine zentrale Rolle in der Diskussion auch gespielt hat. Also würde mich interessieren, ob er da auch selbst irgendwann mal sich dazu geäußert hat. Und die zweite Frage bezieht sich auf die neue kritische Gesamtausgabe, ob du da irgendwie Einblicke hast, wie es da gerade so ausschaut. Ich finde, da ist es unglaublich schwer herauszufinden, wann was da geplant ist zu erscheinen. Vor allem in Bezug auf die Passagenarbeit würde es mich da sehr interessieren. Danke. Ja, vielen Dank. Zur ersten Frage. Ja, Brechts Rolle für das Nachleben Benjamins steht tatsächlich in einem merkwürdigen Verhältnis zu der Freundschaft zu Lebzeiten, weil es dazu leider eigentlich wenig überlieferte Informationen gibt. Also das, was es dazu gibt, das steht in Erdmut Witzislas Buch. Und da ist es wohl so, dass sich Brecht wahrscheinlich doch als die Zeitschrift Sinn und Form entstand in der frühen DDR, gab es ja sogleich eine Veröffentlichung von Benjamins, was war das, ich komme mit den Baudelaire-Texten manchmal ein bisschen durcheinander, aber ein Auszug aus dem Baudelaire-Essay, zusammen auch mit dem Odyssee-Kapitel aus der Dialektik der Aufklärung in einem frühen Heft, und das war der Herausgeber Peter Hochel, auf den ging das zurück, und Brecht soll sich wohl dafür eingesetzt haben. Das ist wahrscheinlich, aber weiß nicht, ich glaube, da gibt es kein so ein Smoking-Gun-Dokument dafür, aber man weiß auch, dass Gershom Scholem auf einer Reise in Ost-Berlin Ende der 40er Jahre mal bei Brecht geklingelt hat und enttäuscht war, weil er sich angeblich nicht um ihn, um den Nachlass, also große Sorgen gemacht hat. Aber das ist halt ein Bericht von Scholem. Und wie die beiden, also Scholem und Brecht zueinander standen, das ist ja bekannt, dass das auch spannungsvoll war. Ob das jetzt stimmt, weiß ich nicht. Also Brechts Rolle im Benjamins Nachleben ist so ein bisschen blass eher, würde ich, genau. Die neue Ausgabe, ja, bin ich ehrlich gesagt, würde ich gerne auch mehr wissen. Weiß ich aber nicht mehr. Ich weiß nur, dass es halt wie bei allen großen Benjamin-Ausgaben so ist, dass die der Plan halt nicht eingehalten wird. Aber das soll gar nicht abwertend gemeint sein. Das liegt halt in der Natur der Sache, glaube ich. Wirft meiner Meinung nach aber wirklich einen interessanten Blick nochmal, eine interessante Perspektive auf das komplette Nachleben, weil eigentlich immer diese Ausgaben unter dem Druck standen, herauszukommen, weil diese Nachfrage so da war. Und das war immer irgendwie ein Argument, ja, was macht ihr denn da? Was macht ihr denn da? Und bringt das doch mal raus und da kann doch irgendwas nicht stimmen oder so. Ne? Also, und es braucht halt einfach Zeit manchmal. Aber mehr weiß ich nicht. Brechts Schweigen mag ja vielleicht damit zusammenhängen, dass er eigentlich schon, dass er tot war, als diese ganzen Kämpfe losgingen. Also, das ist ein wichtiger Punkt. Ja, genau. Brecht war tot. Ja, ich würde gerne nochmal dein Ende aufnehmen, die 70er, 80er Jahre. Du hast es ja so geschildert, dass dort eigentlich nur noch die Nachwirkungen dessen zu spüren und zu beobachten waren, was in diesen 60er Jahren passiert ist, nämlich im Kontext des Kalten Krieges und der Studentenproteste. Das sind ja auch beides Kontexte, die sind außeruniversitär. Ja, und ich würde gerne wissen, ob nicht in diesen 70er oder 80er Jahren und später sowieso mit der Akademisierung Benjamins, also dass er nun wirklich Eingang in die Wissenschaften gefunden hat, ob da auch noch andere Faktoren dazukommen, die diese Streit um Benjamin, wem gehört er denn nun, befeuert haben könnten, insbesondere in den 80er Jahren, wobei ich jetzt nicht wüsste, wo der Anknüpfungspunkt war, der Poststrukturalismus, der ja auch sehr viel in diesen akademischen Fächern verändert hat. Und insgesamt damit verbunden auch die Frage, wie erklärst du eigentlich für dich diese enorme Popularität, die Benjamin dann gewonnen hat? Also heute ist er Everybody's Darling in den Kulturwissenschaften, der Kunstwerkaufsatz, der meistzitierteste Aufsatz aller Zeiten. Und man wartet nur noch auf die Benjamin-T-Shirts. Also er ist der Che Guevara der Kulturwissenschaften. Wie ist das zu erklären? Ja, vielen Dank. Das ist natürlich okay. Ich habe natürlich jetzt ein bisschen mit dem Gravitationszentrum, also das ist schon wichtig. Ich würde nicht sagen, dass damit jetzt alles erklärt ist, das, was dann noch passiert. Ne? Also das ist jetzt so ein Zweig, wie soll ich sagen, gerade diese Editionsbemühungen und die Kämpfe ums Archiv, das lässt sich halt darauf zurückführen, was da um 68 passiert ist, was ich beschrieben habe. Das ist aber natürlich irgendwie überhaupt nicht alles, weil zu der Zeit gibt es ja schon eine ziemlich gute Grundlage für eine Rezeption, ja. Es gibt zwar noch nicht, das Passagenwerk ist noch nicht raus, das kommt erst 82 und so, ne? Aber das, was die Akademisierung dann Benjamins ist, wo er vonstatten geht dann in den 70er Jahren auch, seit den 70er Jahren, dafür ist die Grundlage schon gelegt und das, wie soll ich sagen, das ist dann schon relativ unabhängig dann auch von dem, was ich hier beschrieben habe. Also da gibt es auch diesen Zweig so. Ganz gut ablesen, also diese beiden Bewegungen, das was dann quasi, es gibt 1981 setzen die sich wieder zusammen und machen wieder ein Benjamin-Heft. Und das ist wie so eine Art Selbsthistorisierung dieser ganzen Generation. Ja? Die gucken dann auf ihre Benjamin-Rezeption von 68 und fragen sich, was sie da gemacht haben. Und da sind die aber schon durchgegangen durch die Geschichte, also durch ihre eigene quasi Orientierung Richtung Frankreich, der Richtung dessen, was da Poststrukturalismus genannt wurde und Dekonstruktivismus und so weiter. Das hat die Alternative ja dann schon hinter sich. Und das ist eigentlich relativ interessant, weil die da wirklich, wie gesagt, so eine Art Selbsthistorisierung als 68er quasi machen und dann aber wiederum auf eine neue Art versuchen, die nennen das, wie die bauen da wirklich so ein Benjamin-Philologie-Feindbild vor sich auf und sagen, nee, wir müssen den jetzt wieder politisch lesen. So. Das ist irgendwie ziemlich interessant, wie das innerhalb, also das lässt sich bei der Alternative auch gut zeigen, aber es passieren ja dann noch ganz andere Dinge, also George Agamben findet dann noch was in der Bibliothek National und wie gesagt, die Passagenarbeit kommt heraus nach wirklich Jahren, 82 erst, das muss man auch immer sich vor Augen halten. Und dann gibt es ja noch Anfang der 80er Jahre plötzlich diesen Koffermythos, der dann entsteht, wo der alte Scholem dann in seinen letzten Lebensjahren erfährt, dass Benjamin einen Koffer mitgehabt haben soll und irgendwie erschrickt und der das dann glaubt, dass das so war und so. Also kann ja auch gewesen sein, weiß man ja nicht, aber das ist jetzt nicht das Ende der Geschichte und dann passiert das mit dem Verknöcherten, das ist nur ein Strang, der sich vor allem bei den beiden Editoren Tiedemann und Seidel abspielt. Warum Benjamin jetzt zu Che Guevara, also zu den Kulturwissenschaften, da muss man auch ein bisschen eher auch die globale Rezeption auch beachten. Ne? Also im Schatten dessen, was ich jetzt erzählt habe, aber nicht im Schatten eigentlich generell, gibt es ja dann eigentlich auch eine globale Rezeption, dann 60er, 70er, 80er vor allem. Und was Robert Zwag zum Beispiel beschrieben hat in den USA, die ja durchaus total wirkmächtig waren, diese Zeitschriften und so weiter, die Benjamin rezipieren und dann natürlich auch diese eher dekonstruktivistische Lesarten, dass also so eine kurze Antwort habe ich da ehrlich gesagt nicht darauf. Auch daran liegen, dass es wieder gegen Adorno geht, denn Adorno hat ja mit der Kulturindustrie-These den Kulturwissenschaften sozusagen die Legitimation entzogen. Wie gesagt, es ist immer das Gleiche, also warum soll man das erforschen? Und jetzt kommt Benjamin, der ist einer wie Adorno, vom gleichen Kaliber, von der gleichen Genialität, und der hat das Kunstwerkaufsatz geschrieben und dort ist es ja dieses Existenzialurteil über die Medien so nicht zu finden, sondern der ist aufgeschlossen gegenüber Film und den ganzen technischen Medien. Und dann dadurch ist Benjamin ein prima Gegenspieler gegen Adorno. Das auf jeden Fall, ja. Also das denke ich auch und das war ja aber dann schon nicht in dem Sinne neu, als dass es diesen Aspekt durchaus auch in der eher politisch motivierten Rezeption in der Alternative zum Beispiel oder in den 60er Jahren durchaus schon gab. Also das ist ja schon auch ein Zusammenhang. Wahrscheinlich verblasst im Laufe der Zeit dann doch eher diese politische Motivation der 60er so ein bisschen oder transformiert sich so ein bisschen. Das durchaus, aber dass Benjamin quasi und vor allem diese Schriften, also der Kunstwerkaufsatz damit gemeint, quasi eine wirklich willkommene Alternative darstellt zu dieser Kulturindustrie-These, das auf jeden Fall, obwohl ich mir da manchmal nicht so sicher bin, gerade was die US-Rezeption und so angeht, ob das da so gegenübergestellt wird oder so nebeneinander passiert einfach. Aber ja, das denke ich schon, dass das eine Möglichkeit ist, das zu erklären, ja. Ja, danke auch von mir für den super spannenden Vortrag. Ich würde mich noch interessieren, ob du da vielleicht noch was dazu erzählen könntest zu Rosemarie Heise. Also mich würde interessieren erstmal, wer sie ist. Steht sie zu Wolfgang Heise oder zu Thomas Heise in einem Verhältnis? Und auch generell, wie dann die gesammelten Schriften dann in den 80ern in der DDR rezipiert wurden. Also vielleicht kannst du da noch was dazu sagen, würde mich interessieren. Ja, danke, das ist eine gute Frage. Das musste ich jetzt aus Zeitgründen noch ein bisschen rauslassen. Rosemarie Heise war die Ehefrau von Wolfgang Heise, dem in der DDR sehr berühmten und bekannten Philosophen, der in der Humboldt-Universität gelehrt hat und in der DDR tatsächlich wirklich sehr einflussreich war und der übrigens auch eine kleine Rolle in dieser Geschichte spielt, nämlich insofern, als Wolfgang Heise eigentlich dafür vorgesehen war vom Aufbau Verlag, sich um diese Benjamin-Bestände in Potsdam zu kümmern. Und der hat da teilweise auch ein paar Schüler von ihm, also einen Schüler zum Beispiel, Eckhard Schwarzkopf, dahin geschickt, um mal zu gucken, was es da so gibt. Am Ende, warum, weiß ich nicht, hat aber seine Frau Rosemarie Heise vom Aufbau Verlag quasi diesen Auftrag erhalten, dieses Baudelaire-Manuskript erstmal zu entziffern. Das war handschriftlich. Das war ein Stück Arbeit. Und dann auch herauszugeben. Wolfgang Heise hat dann, was es gibt, er hat Rezensionen geschrieben für einige Bände über Benjamin, aber ich glaube auch von ein paar Bänden von den gesammelten Schriften. Wenn ich das richtig sehe aus seinem Nachlass, hat er sich tatsächlich aber mehr für Adorno interessiert. Er hat eine ziemlich kritische und versucht produktive Art und Weise zu finden, wie Adorno eigentlich innerhalb der DDR gelesen werden kann. Er hat da auch Vorlesungen. In seinen Vorlesungen ist er auch sehr kritisch, aber auch quasi mit der Absicht, sich das anzueignen, hat er sich mit Adorno beschäftigt. Mit Benjamin eher weniger, außer halt in diesen Rezensionen. Und ja, Thomas Heise ist der Sohn von beiden, der Dokumentarfilm und Professor in Wien, genau. Was war die zweite Frage mit den gesammelten Schriften in der DDR? Ja, das war gar nicht so einfach. Zum Beispiel Gerhard Seidel wollte, die waren dann in den 70er Jahren dermaßen verschritten, dass der Surkamp Verlag keine Rezensionsexemplare mehr in die DDR geschickt hat, weil die ja sowieso quasi verrissen werden aufgrund dieser Streitigkeiten. Und ich glaube, das kann man heute, also ich habe es jetzt nicht schwarz auf weiß irgendwie nachweisbar, weil es war nicht, glaube ich, nicht so einfach, die gesammelten Schriften in der DDR zu bekommen. Also natürlich gab es ein paar, aber die konnte man jetzt, glaube ich, nicht im Buchladen kaufen. Und deshalb, also anders gesagt, in den Texten, die es zur DDR-Rezeption Benjamins gibt, ist ja immer die Rede davon, dass durch dieses Scheitern der Bemühungen, Benjamin in der DDR rauszugeben, eine DDR-Rezeption eigentlich nicht stattgefunden hat, wirklich. Ich habe mich mit der ganzen Benjamin-Rezeption nicht beschäftigt und kenne mich da nicht aus, deswegen wollte ich nochmal fragen, weil ich glaube, ich das auch brauche, um überhaupt diese Deutungskämpfe da zu verstehen. Ich wollte fragen, ob du nochmal das inhaltlich füllen kannst, also was ist eigentlich, also irgendwie grob, was ist Adornos Benjamin-Bild und was hat ihn interessiert, was ist das Benjamin-Bild der 68er oder vielleicht von einer ausgewählten Person und was hat die interessiert an Benjamin und warum haben sich diese poststrukturalistischen Debatten oder für Benjamin interessiert oder so. weil ich kenne das alles nicht, ja. Ob du das nochmal füllen könntest. Ja, danke. Das ist natürlich wichtig, und aber nicht, das ist wirklich nicht einfach. Wahrscheinlich ist es, Adorno war seit Benjamin ihm diese Idee skizziert hat, dieses Passagenentwurfes, also die kannten sich ja vorher auch schon, aber da sicherlich am meisten hat er sich quasi dafür eingesetzt, dass Benjamin diese Passagenarbeit schreiben kann. Und das war eigentlich, das hat er begriffen als diese Art von Prima Philosophia, wie er das genannt hat, die jetzt noch zu schreiben gilt. Und dafür hat er sich dann quasi auch stark gemacht, und das Bild, was er davon hatte, das geht auf verschiedene Treffen zurück, in dem das diskutiert wurde und wo ab und zu mal darüber geschrieben wird in Briefen, wann Benjamin das erste Mal diese Entwürfe vorgelesen hat und so weiter für das Passagenwerk, wird das deutlich. Es ist wie soll ich sagen, die eher nahe Seite Natur, die Idee der Naturgeschichte, die es bei Benjamin gibt, die lag Adorno sehr nahe. Die bestimmte Aspekte der Geschichtsphilosophie, vor allem, die ihn dann vor allem interessiert, als er die geschichtsphilosophischen Thesen dann von Arendt bekommt, also nach Benjamins Tod, da gibt es quasi so ein Moment, wo Adorno und Horkheimer schreiben, das ist Benjamin so nah, wie er quasi, es gibt so eine Zeile, da steht so wie, das ist ein Zeichen von Benjamin, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Und da ist quasi das ist der Moment, bevor sie die Dialektik der Aufklärung schreiben wollen. Also diese geschichtsphilosophische Seite, die Gegenwart als Katastrophe wahrzunehmen und so weiter. Also es ließe sich vieles dazu sagen, warum sie sich jetzt für Benjamin interessieren. Ja, das ist so ein bisschen das, was Jörg später gestern gesagt hat. Die sind da schon sehr, in vielen sehr eng zusammen. Vielleicht ist es besser, das ein bisschen negativ aufzurollen. Es gab immer wieder eine Kritik an Benjamin von Adorno, wo sich diese politische und theoretische Seite so ein bisschen verschränkt, und was Adorno eigentlich seit den frühen 30er Jahren als naive Seite Benjamins beschrieben hat. Also alles, was dann irgendwie mit Brecht zu tun hatte und mit dem Glauben daran, dass es wirklich dem Proletariat eine revolutionäre Rolle zukommen könnte. So jetzt mal ganz platt gesagt. Genau diese Trennung, ne? Und diese Trennung, die wird dann halt virulent 68, weil das genau der Moment ist, was die 68er so interessiert. Ne? Und das ist auch der Moment, wo man muss sich ja vorstellen, 68, da, oder in den 60er Jahren, da verstecken Adorno und Horkheimer noch die Zeitschrift für Sozialforschung, die alten Ausgaben im Keller. So, das ist so eine historische Konstellation, wurde das dann quasi die Kritik an Benjamin in den 30er Jahren von Adorno oder neue Sprengkraft quasi erhält. Okay, also es ist eine sehr gute Frage, die wirklich sehr schwer zu beantworten ist. Es geht tatsächlich ums Passagenwerk. Und ich habe den Briefwechsel zwischen Adorno und Benjamin um dieses Werk so verstanden, dass also Adorno, wie Robert gesagt hat, tatsächlich davon überzeugt war, dass diese Art von Philosophie, die also anhand von, wie Benjamin das nennt, Traumlandschaften, dieses Paris des 19. Jahrhunderts, diese Passagen, die da untergehen und die irgendwann dem Warenhaus weichen, die Flaneure, die mit Schildkröten durch diese Passagen läufen, irgendwann verschwunden sind, dass das der Traumschlaf der Moderne ist, der sich dann im Kapitalismus als ein Verhängnis über die moderne Welt hängt und aus dem man erwachen muss, dass diese Idee und diese Form der Philosophie anhand von solchen Traumlandschaften oder Gegenständen oder Trümmern die Gegenwart zu entschlüsseln, dass er das für das eigentliche Philosophieren hielt. Da hat er ihn unterstützt und er wollte ihn austreiben, dass er zu viel Marxismus da hineinbringt, und zwar Marxismus nicht, weil Adorno damit ein Problem hatte, sondern weil er fand, dass Benjamin den nicht richtig verstanden hat, die wahren Formen. Und alles, was er da reingebracht hat, fand er, war über Brecht vermittelter Vulgärmarxismus, und dann hat er ihm geraten, lass das lieber. Sei lieber eigensinnig, mach deine spleenige, esoterische Theorie weiter, da hat die Welt mehr von, als wenn du so Gebrauchswertphilosophie machst, wo dann irgendwelche Politisierungsaktionen draus entstehen. Das war seine Position. Und Adorno hat nicht die alten Sachen im Keller versteckt. Das war Horkheimer. Adorno hatte da überhaupt kein Problem damit. Ja. Also Adorno ging es tatsächlich darum zu sagen, der Benjamin ist viel zu wertvoll, als dass er irgendwelchen zu kurz gedachten Marxisten in die Hände fällt. Also ich habe ja gestern gesagt, dass ich gegenüber Adornos Art und Weise große Vorbehalte habe, aber ich finde tatsächlich die ganzen Vorwürfe, die da gegen ihn im 68 gekommen ist, völlig haltlos. Also Adorno war der Anwalt von Benjamin im Institut, und Benjamin hat mehr bekommen als alle anderen, die in Europa irgendwo verstreut waren, und das war Adornos Verdienst. Also er war wirklich überzeugt von Benjamin, dass das der beste Philosoph ist, der eben in philosophischen Dingen konkret werden will. Und er hat ihn unterstützt. Ja, danke, das war nochmal eine gute Korrektur. Das war selbstverständlich nicht Adorno, der die Zeitschrift versteckt hat. Ja. Ja, vielen Dank auch von mir. Ich würde mich in die gerade entstandene Diskussion einmengen wollen. Und zwar insofern, als das, was du gerade gesagt hast, Jörg, irgendwo alles stimmt und gleichzeitig, glaube ich, diese Dynamik der Vorwürfe an Adorno unter anderem ja nicht ganz grundlos oder materiallos entstanden ist. Und da wollte ich nur noch mal ergänzen, dass einer der Kritikpunkte der Alternative ja, oder auch Heißenbüttels ja war, dass die zweibändige Briefausgabe, apropos, warum dann Scholem auch gesagt hat, das machen wir nicht nochmal so, war, dass da tatsächlich sehr merkwürdig Passagen ausgelassen worden sind. Und das ist ja bekannt einerseits, aber andererseits, das ist vielleicht so ein Teaser für meinen Vortrag am Freitag oder so, finde ich es sehr wichtig, sich das anzugucken. Und das ist ja, also einerseits stimmt es, wahrscheinlich mehr getan als für andere in Europa, und gleichzeitig fragt man sich, naja, aber wenn das so war und wenn das so eindeutig war, warum haben die diese Passagen gestrichen? Und Adorno und Scholem haben ja immer gesagt, naja, wir konnten ja nicht alle, oder vor allen Dingen Adorno in der Rundschau dann in dem Interimsbescheid, ja, wir konnten ja nicht alles abdrucken, das war keine Zensur, wir mussten uns entscheiden, wir hatten nicht ewig Platz. Aber trotzdem stellt man sich die Frage, na, warum zerstückelt man einen Brief, in dem sowas, also das ist jetzt wirklich ein ganz großer Teaser, sowas vorkommt wie, wo Benjamin schreibt, ich weiß nicht, ob ich nachher in die USA kommen kann, ich glaube nicht, dass das Institut sinngemäß mich dort haben will. Warum fehlt diese Passage? Also ich glaube, dass mir gerade nur wichtig ist, ohne dass jetzt wir darüber ewig lange reden müssen, zu sagen, dass dieser Eindruck, dass das einfach nur so 68er Spinner waren, die was gegen Adorno hatten, dass der halt nicht so stimmt, sondern dass man sich angucken muss, worauf haben die eigentlich reagiert. Und die haben unter anderem darauf reagiert. Das war mir nur noch mal wichtig zu sagen. Ja, ich würde, in der großen Tendenz würde ich auch Jörg vollkommen zustimmen, beziehungsweise hast du natürlich auch recht, sind ja nicht nur diese Fälle, ja, also der offensichtlichste und auch fast schon komischste Fall ist ja diese Kürzung, die Adorno veranlasst hat, als der Theorie des deutschen Faschismus-Text 1964 im Argument wieder erscheinen sollte und der letzte Satz quasi gestrichen werden sollte, weil darin geht es ja, 1930 ist er erschienen, und im letzten Satz geht es so ein bisschen darum, gegen Faschismus hilft halt nur Marxismus und so weiter. Und Adorno sagt halt, angesichts der DDR können wir den jetzt nicht mehr drucken. So. Also das ist halt ein Eingriff, okay, da hat sogar Tiedemann auch Probleme gehabt, das irgendwie zu begründen. Und davon gibt es tatsächlich, glaube ich, Beispiele. Gut. Was man aber, glaube ich, beachten muss, dass 1968 auch verschiedene Logiken quasi aufeinanderprallen. Also diese Alternative und dieses ganze Konglomerat, das entspringt auch so ein bisschen dessen, was Moritz Neufer, der über die Alternative jetzt eine Dissertation vorgelegt hat, ganz gut beschreibt. Der nennt das die journalistische Form der Theorie. Ja, und wenn ich habe mich mal mit Helga Gallas unterhalten, die auch das Heft mitgemacht hat, und die hat das so relativ offen gesagt, ja, wir haben da diese Gerüchte um die Briefe gehört, und dann haben wir halt gedacht, da müssen wir ein Heft draus machen. Ne? Und dann wird das halt, das ist halt wie so eine Art Investigativjournalismus, und der prallt dann halt aufeinander auf eine jahrzehntelange mühsame Auseinandersetzung dieser Generation der Freunde, von, also Scholem und Adorno, die dann irgendwie selbst während der Zeit des Zweiten Weltkrieges wirklich sehr, sehr viel dafür getan haben, dass überhaupt irgendwas von Benjamin da ist, auf die prallt das, also diese zwei Logiken, diese teilweise wirklich auch nachvollziehbaren Interessen von dieser verschiedenen Generationen und verschiedene Leute, die sich halt mit Benjamin beschäftigen. Das darf man da nicht, ich glaube, das muss man mitdenken, wenn man drauf guckt, welche Relevanz diese einzelnen Punkte quasi in der Debatte haben. Ich glaube, die Frage dieser Briefkürzung und so, da darf man auch nicht vergessen, dass sich Scholem und Adorno gegenseitig jetzt, die haben zwar sehr gut kooperiert, waren da auch schon befreundet, aber diese ganze Arbeit an den Briefen, das waren nicht die einzigen Konflikte, die da irgendwie vonstatten gegangen sind. Und wenn man das in einem größeren Zusammenhang sieht, sind diese Kürzungen, glaube ich, auch irgendwie, ja, wie soll ich sagen, also da gab es auch andere Dinge, die gekürzt wurden bei den Briefen. Das hat dann natürlich, die haben da dran gearbeitet, die haben nicht antizipiert, dass das irgendwie so eine große Sache wird, natürlich. Das ist klar. Ich will jetzt gar nicht die Diskussion ersticken, aber würde die nach draußen verlagern wollen. Vielen Dank, Robert Pursche, für den Vortrag. Vielen Dank für die Diskussion. Wir haben jetzt eine längere Mittagspause und es geht dann um 15.30 Uhr weiter mit dem Vortrag Benjamin und der Ausnahmezustand. Ja, danke schön. Vielen Dank.